Anlass deutsche Volk. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Herr Oberst, wie ein Mann hat sich Deutschland erhoben und freudig ziehen die Söhne unseres Volkes hinaus. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. Stimmen Sie mit mir ein in den Ruf. Unser oberster Kriegsherr, seine Majestät, Kaiser Wilhelm II. Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! August 1914. Kaiser Wilhelm II. Ruft zum Krieg. Es wird der Erste Weltkrieg werden. Ein Krieg ganz neuer Dimension. Der Einsatz von Technik spielt die entscheidende Rolle. Auch der Einsatz der neuen Funktechnik. Als Informationsverbindung mit Marine, Luftwaffe und Heer. Das Militär hat in Deutschland den Funkbetrieb allein an sich gerissen. Funk ist Kriegssache. Also Fritze, wo soll ich das denn nur hintreiben? Ach was, am besten Hauptplan Paris. Wir sind ja doch bald da. An das deutsche Volk. Arbeiter und Soldaten. Meine Damen und Herren, in Berlin hat eine Woche lang eine Schlacht mit allen ihren Schrecken getobt. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Ich kann mitteilen, dass der Aufstand niedergeschlagen ist. Achtung! Unser Vaterland steht im Zeichen einer Umbildung, deren rapides Tempo an den Ablauf eines Fiebers erinnert. Achtung! Achtung! Hier ist Berlin! Es steht fest, dass Bestien in Menschengestalt sich ausgerast haben wie Amokläufer. Weg hin, Weg her! Das höchste Ziel winkt jedenfalls auf dem Wege der Humanität, und auf diesem sind ganz allein die Künste des Friedens Wegbahner. Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Bockhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernarette. Sie bringt Ihnen einen Foxtrott zu Gehör, wenn die Westband spielt. Es ist eine bewegte Zeit, in der Rundfunk sich Gehör zu verschaffen versucht. Ein Krieg ist verloren. Eine Revolution hat den Revolutionären nicht den Sieg gebracht. Die Arbeiter- und Soldatenräte sind die Unterlegenen. Philipp Scheidemann ruft die Republik aus. Und Gustav Noske, ebenfalls ein SPD-Mann, lässt den Spartakusaufstand der Linken in Berlin brutal niederwerfen. Gerhard Hauptmann appelliert an die Humanität und die Künste des Friedens als Wegbahner. Die Inflation frisst den Lohn der Arbeitenden in Stunden auf. 1923, ein Brot kostet noch 2500, die Rundfunkgebühr bald 340 Milliarden Mark. Und die Jazzband spielt dazu. Erstes Kapitel: Radiodämmerung. Unsere Generation lebt in einem Zeitalter von Erfindungen, die tief in die Gestaltung des menschlichen Lebens eingreifen. Der uralte Menschheitskampf gegen die Schranken von Raum und Zeit ist in ein neues Stadium getreten. Während noch vor wenigen Jahrzehnten eine Reise nach Amerika Wochen in Anspruch nahm, haben wir jetzt die überwältigende Tatsache, eine Überquerung des Ozeans in 70 Stunden durch den Zeppelin erlebt. Aber eine noch viel gewaltigere Verschiebung der Zeitbegriffe ist im Nachrichtenverkehr vor sich gegangen. Ist es doch mit Hilfe des Radio möglich geworden, Nachrichten in einem Bruchteil einer Sekunde über die ganze Erde zu verbreiten. Hans Bredow, Vater des Deutschen Rundfunks, 1924 im Dezember, Ansprache an das amerikanische Volk via Radio. Nachrichten im Bruchteil einer Sekunde.

Du Wunder, wir grüßen dich. Die Autoren und Philosophen nahmen das technische Medium als neues Phänomen wahr und versuchten, es kulturhistorisch zu deuten. Vom Marktplatz im Mittelalter über das individualistische Zeitalter bis zum Kollektivismus des 20. Jahrhunderts. Die Dichter dachten über Gattungsfragen nach. Welche Formen sich am besten für das neue Medium eigneten? Epik, Dramatik oder Lyrik? Und welcher Gattung sollte das Hörspiel als rundfunkeigene Kunstform nahestehen? Ein Beispiel. War Ernst Bringolfs Verhexte Stunde nun ein eigenständiges Hörspiel oder eine bloße Adaption epischer Texte? Es war eine reine Montage verschiedener Schauergeschichten von Meyrink und Maupassant. Die Indien-Gazette, die die Veröffentlichung des Falles Sir Roger Thornton brachte, erschien heute um volle 3 Stunden später als sonst. Ja, ein seltsamer und schreckenerregender Zwischenfall trägt Schuld an der Verzögerung. Mr. Birandranath, der Redakteur des Blattes, und 2 Unterbeamte sind aus dem Arbeitszimmer spurlos verschwunden. Hallo. Hallo. Hallo. Der violette Tod. Hallo. Die Indien-Gazette. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Radio Budapest. Der violette Tod. Rätselhafter Fall Thornton. Hallo. Achtung. Hallo. Hallo. Achtung. Berlin. Achtung. Berlin. Was ist mit Thornton? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Radio Moskau. Hallo. Hallo. Der violette Tod. Hallo. Der violette Tod. Hallo. Furchtbar. Hallo. Hallo. Hallo. Der violette Tod. Hallo. Hallo. Radio Rom. Hallo, hallo. Eine neue Sintflut. Hallo. Zu Thornton. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Von Meyrinks Erzählung Der violette Tod blieb nicht mehr viel übrig. Ernst Bringolf hatte sie in einzelne dramatische Szenen aufgelöst. Ein Hörspiel auf epischer Grundlage. Epische Formen wurden damals heftig diskutiert, unter anderem von Arno Schirokauer, der selbst Hörspiele schrieb und über das Ethos des Hörspiels philosophiert hatte. Das Hörspiel hat nicht dramatische, sondern episch-didaktische Aufgaben. Es zieht nicht hinein, sondern zieht Fazit. Es stellt nicht dar, sondern stellt klar. Es arbeitet nicht mit Suggestionen, sondern mit Argumenten. Verbreitet keinen Dunst, sondern Kühle. Bildet keine Charaktere, sondern Grundsätze. Denn es hat keine Personen, denen etwas zustößt, sondern Sprecher, die selbst zustoßen. Nicht als Opfer entwickelter Gefühle, sondern als Analytiker gegebener Situation. Schirokauer hatte sich offensichtlich an Brecht orientiert. Seiner Theorie des epischen Theaters und seiner Lehrstücktheorie. Kunst und Radio sind pädagogischen Absichten zur Verfügung zu stellen. So Brecht. Das musste an sich nicht weiter betont werden. Der Rundfunk verstand sich ohnehin als Bildungseinrichtung. Das hat Brecht ja selbst auch so gesehen. Diesem Bestreben des Rundfunks, Belehrendes künstlerisch zu gestalten, kämen Bestrebungen der modernen Kunst entgegen, welche der Kunst einen belehrenden Charakter verleihen wollen. Lehrstücke und Lehrspiele waren keineswegs eine Spezialität Bert Brechts. Belehrendes in Spielform schien allenthalben wirkungsvoller als ein trockener Vortrag. Brecht trieb seine Lehrstückversuche nur sehr weit. Beispiel Lindbergh-Flug mit der Musik von Paul Hindemith und Kurt Weill. Auf dem Flugplatz Le Bourget bei Paris erwartet in der Nacht des 21. Mai 1927 abends 10 Uhr eine riesige Menge den amerikanischen Flieger. Yeah.

Sechstes Kapitel. Kein Rundfunk für die Republik. Der Rundfunk ist ein Instrument, das eher die Demokratie und den Sozialismus unterstützt, als eine aristokratische oder womöglich plutokratische Gesellschaftsordnung, meinte der Kölner Soziologe Professor Leopold von Wiese auf einer Tagung der Kulturbeiräte und Rundfunkleiter 1930. Das war wohl eher Wunschdenken als Realität. Sozialisten und Kommunisten kamen im Rundfunk der Weimarer Republik nicht zu Wort. Wohl aber die Antidemokraten und Nationalisten. Als zur Reichstagswahl im Juli 1932 erstmals Parteireden im Rundfunk zugelassen waren, galt das wohl für die NSDAP, nicht aber für die KPD. Einmal schaffte sie es aber dennoch zu reden. Einige KPDler entführten kurzerhand einen anderen Redner und schmuggelten an seiner Stelle einen aus ihren Reihen vors Mikrofon. Ganz Berlin lachte über diese Köpenickiade. Nur die Staatsanwaltschaft und die SPD nicht, denn bezeichnenderweise war der Entführte SPD-Mitglied. Die Entführer wurden wie Schwerverbrecher in Handschellen vor ihre Richter geführt und erhielten 4 Monate Haft. Bei Kommunisten hörte der Spaß eben auf. Der Streit gerade zwischen SPD und KPD um den Zugang zum Rundfunk war typisch für die Zeit. Anfangs kämpften sie noch gemeinsam für ein Radio, das die Arbeiterbewegung angemessen zu Wort kommen ließ. Organisiert waren sie im Arbeiter-Radio-Club. Der war aus der Funk-Bastelbewegung bereits 1924 hervorgegangen und schnell zu einer politischen Einrichtung geworden, deren Hauptforderung ein eigener Arbeitersender war. Oder doch zumindest Einfluss auf das Programm. Abwegig waren die Forderungen nicht. In Österreich gab es einen Gewerkschaftssender, in den USA ebenfalls. Und in Holland hatte die Arbeiterradiovereinigung immerhin einen Abend pro Woche im Landessender zur Verfügung. Nicht so in Deutschland. Die SPD avancierte zur Staatspartei und gab sich mit Sitzen in den politischen Überwachungsausschüssen und kulturellen Beiräten zufrieden. Das war die beste Art, die Arbeiterbewegung in die bestehende Rundfunkorganisation einzubinden. Und das Konzept ging auf. 1929 spaltete sich die Arbeiterradiobewegung in einen SPD-nahen Arbeiterradiobund und einen KPD-nahen Freien Radiobund Deutschlands. Letzterer hielt an der Forderung eines eigenen Senders fest, ersterer gab sich staatstragend. Zu seinem Arbeiterfunktag 1930 lud er den preußischen Innenminister Karl Severing ein. Wäre Toleranz unsere größte Stärke im deutschen Volke, dann brauchte es keine Zensur geben. Wir müssen allmählich aber erst die deutschen Rundfunkteilnehmer zur Toleranz, zur Duldsamkeit anderen Anschauungen gegenüber erziehen. Und solange diese Erziehungsarbeit nicht abgeschlossen ist, ist die Einrichtung der Überwachungsausschüsse im Rundfunk unentbehrlich. Der Funk ist für den Normalhörer da. Tralli, tralla, tralalala. Den gibt es nicht. Das wär gelacht, für ihn wird doch Programm gemacht. Ohne Schund, ohne Salz, ohne Schmutz. Es wacht der Hörerschutz. Politik ausgeschlossen, Religion ausgeschlossen, die sexuelle Frage ausgeschlossen. Was bleibt denn da? Ja, was bleibt denn da? Das Tralala, ja, das Tralala, nur das Tralala, Tralala, la, la, la, la, Tralala, Tralala, Tralala, nur das Tralala, Tralala, la, la. Die Kunst verpflichtet zu nichts, indem sie unser Freund. Die Kunst verpflichtet zu nichts, indem sie uns erfreut, erfreut. Wir trällern, Wiener Walzer, nur nichts von heut. Wir können den Hörern beeidigen, wir wollen keinen beleidigen. Thank you.

Hans Burkhard Schlichting.